Telekom Fernsprecher Kurzbusserdamm 63 an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören einige Aufkleber, die hier rechts neben der Telefonzelle auf einem Halteverbotsschild angebracht sind. Da findet sich unter anderem der Aufkleber Marshall, Tag und Nacht, Umzüge, Nah- und Ferntransporte aller Art, Entwicklungen, Entsorgungen, 2 Mann plus LKW, 3 Stunden, 120 Euro, pauschale Tagespreise, 299 Euro. Außer diesem Aufkleber findet sich hier ein Pappschild mit der Aufschrift Routical Sound System mit MCs Harry G and Firehouse Larry, King David Sound System, Cap, Dread, Lalu, Jar, Seal Sound am 28. Juli im Festsaal Kreuzberg. Ansonsten hier in der unmittelbaren Umgebung einiger Kleinmüll, unter anderem eine Alouette-Verpackung, das scheint eine Art Papiertaschenbuchfirma zu sein, sowie eine Verpackung eines türkischen Süßigkeitenriegels sowie Snickers-Reste. Ansonsten hier Kurzbusserdamm 63 keine besonderen Vorkommnisse, außer einem jetzt gerade noch entdeckten kleinen Aufkleber oben an der an dem Fernsprechgerät mit der Aufschrift Freiheit für Mumia Abu Jamal und darunter www.mumia-hörbuch.de. Ja, das war's dann aber jetzt. Auf Wiedersehen.